Byte FM. Es ist 23 Uhr. Ihr hört Orbit bei Byte FM mit Clarissa Lorenz. Am 27. Oktober, da erschien die zweite Edition von WebMax, der Kollaboration des Jazzkollektivs WebWeb mit Max Herre. Und die klingt so. WebWeb und Max Herre mit Fellow Travelers. Ja, liebe Reisende, ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht, denn heute machen wir dem Namen dieser Sendung alle Ehre. Es wird kosmisch. Anlass ist das neue Album WebMax 2, das bei Compost Records erschienen ist. Für ihr fünftes Album hat sich meine liebste deutsche Jazzformation erneut mit Max Herre zusammengetan. Los geht es, direkt mit einem Stück, das sich Perennial Journey nennt, also mehrjährige Reise. In den Weiten des Kosmos kommt das ja schon mal schnell zusammen. Wir machen heute einen vergleichsweise kleinen Abstecher, obwohl Musik zu diesem Thema, insbesondere gute Musik zum Thema Space, ja hinlänglich existiert. Zum Beispiel vom Amsterdamer Jazzpianisten Ronald Langestraat, dessen Musik erst in den letzten Jahren durch die Veröffentlichung bei South of North Gehör gefunden hat. Steigt ein in seine Space Train. I'm leaving today, it doesn't matter anyway. My love has done it now, so I'm broken. I'm broken, I'm broken. Goodbye, farewell. I will travel in the Milky Way, find a place where I can stay. Waiting for my train, 'cause I'm free. to Cassie in. Oh no, but my arm has turned me down, turned me down. My train is delayed, now I can hear the whistle blow. I'm traveling in the Milky Way, now I'm free. FM. God, I in diesen Zeiten mehr denn je benötigt. Peaceful Ones, eine von Lonnie Liston Smiths Friedenshymnen, hier zusammen mit The Cosmic Echoes. Erschienen auf dem tollen Album Cosmic Funk aus 1974. Und es ist ein Stück, das es schafft, Sternenstaub wunderbar zu vertonen. Weiter geht's jetzt hier mit Musik von Web Webs neuem Album, ihrem 5. Album in ihrem 7-jährigen Bestehen. Testimony mit Gesang von Isabel Fontius. Thank you. The Source of All Things, Stück Nummer 3 vom neuen Web-Web-Album, das wie der Vorgänger zusammen mit dem Stuttgarter Songwriter und Rapper Max Herre entstanden ist. Web Max 2 heißt es. Und Web Web, das sind Saxophonist Roberto Di Gioia, Drummer Peter Gall, Bassist Christian von Kapphengst und der ungarische Saxophonist Tony Lakatos. The Source of All Things, eben gehört, featured außerdem Maya Burchardt, die seit 2016 die Band Embryo leitet. Die Gruppe wurde jahrzehntelang von ihrem Vater Christian Burchardt geleitet und war eine der wichtigsten deutschen Jazzrock-Bands der 70er Jahre. Seine Tochter führt das Erbe nun erfolgreich fort. Vor knapp 2 Jahren erschien mit Auf Auf das erste Album nach Christian Burchardts Tod, veröffentlicht übrigens beim Label des Hip-Hop-Produzenten Madlib. Embryo ist nämlich Madlibs allerliebste Jazzrock-Band. Daraus jetzt Stück Nummer 2, You Maler. Thank you. Byte FM. Es wurde funky mit Screw Screw. Der russische Hausproduzent überzeugte mich immer wieder mit seinen innovativen Grooves und großartigen Samples. Erschienen ist der Track im Oktober bei Pink Funk. Und von diesem funky Trip geht's zu einem Schwergewicht, wenn es um Space Age Culture geht: George Clinton und seine Band Parliament. Wir hören Musik vom 1975 erschienenen Parliament-Album Mothership Connection, auf dessen Cover Clinton aus einem Raumschiff steigt. Und das Album gilt als Grundstein für die Erzählung der schwarzen P-Funk-Mythologie. Zu der gehört auch das sprachliche Empowerment mit Begriffen wie Thumbs Bump und Super Groovalistic Prosy Funkstication. Wörter, mit denen Parliament Schwarzen die Möglichkeit gab, sich außerhalb der weißen Mainstream-Sprache zu definieren und damit die Kontrolle zurückzugewinnen. We'll be right back. Byte FM. This is Drive the Man, electronic stop, tuning into your heart. A countdown in alternate sequences, space life from the start. Over. Supersonic Space Lady, ein kosmisches Liebeslied von Ernest Flipping 2. Sehr schönes Elektrofunk-Fundstück aus 1982, entdeckt auf der Compilation Space Funk, Afrofuturist Electrofunk in Space von Soul Jazz Records. Und diese Compilation, die vereint die wichtigsten Stücke dieses Genres aus 1976 bis 1984. Ihr hört Orbit bei Byte FM mit Clarissa Lorenz und wir reisen jetzt 20 Jahre in die Zukunft von 82 nach 2002, denn auch da wurden Weltraumreisen besungen und zwar von Sean S. Coffery, der sich wie so viele von dieser kosmischen Reise Freiheit und Erleuchtung erhoffte. Space Rider. Oh, oh, oh. Space Rider. Think you're going? Is it somewhere I can follow? Somewhere crazy, a place where I can breathe free, yeah, just be me. Whoa. Tell me where you're going.

Future Jazz Ensemble aus Italien bringen uns hier gemeinsam mit dem Produzenten XL Regular Jazz mit elektronischem Einfluss. 2021 erschien auf der Compilation Outlines dieses sphärische Stück mit dem Titel Astral Sorcery. Und wir bleiben bei Broken Jazz Funk mit Space-Thema und hören Uyama Hirotos Komposition, die er vielleicht nach Olympus Mons benannt hat. Mit 22 Kilometern Höhe ist er einer der gewaltigsten Gipfel unseres Sonnensystems. Uyama Hiroto mit Space Mountain. Sehr geschätzte japanische Saxophonist und Produzent Uyama Hiroto hier mit Space Mountain. Und damit endet diese Ausgabe von Orbit. Am Mikrofon verabschiedet sich Clarissa Lorenz mit Four Hero und Universal Love. Habt viel Vergnügen mit dem folgenden Programm hier bei Byte FM. Star in the sky tells us how when it shows us why. Light FM in eigener Sache. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Spechtel und wie ihr vielleicht wisst, finanziert sich Byte FM durch Mitgliedsbeiträge. Der Förderverein heißt Freunde von Byte FM und ich bin definitiv ein Freund von Byte FM und ich denke, sollte das auch werden, damit es weiter so ein tolles, unabhängiges Radio gibt. Mitglied werden über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde.